Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, das darf nie mehr passieren. Wenn ihr so zurückdenkt, zurückschaut auf euer Leben, was fällt euch ein, von dem ihr sagt, das darf nie mehr passieren? Oder ich will, dass das nie mehr passiert. Das war so schlimm für mich oder das war so gravierend für mich und mein Leben. Ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sandra und die ist 22 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen. Hallo Domian. Sandra, was würdest du sagen, was darf nie wieder passieren? Ja, also in meinem Fall ist es, wo ich sagen will, das darf nie wieder passieren, dass mein Bruder kurz davor ist, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Mhm. Was ist genau passiert? Also das, ich kann genau sagen, es war am 1. Oktober, das war ein Sonntag. Mhm. Man muss dazu sagen... In diesem Jahr? Ja, genau, in diesem Jahr. Man muss dazu sagen, dass er schon seit Anfang Juni lebensmüde ist. Mhm. Also sein Bett quasi nicht mehr verlassen hat. Sein Bett nicht mehr verlassen? Nein, er ist zwar zur Arbeit gefahren und alles, aber so einfach gewöhnliche Sachen ins Kino gehen oder einkaufen. Also er ist ganz lethargisch. Ja, absolut. Wie alt ist er? 25. Mhm. Also der hat sich quasi total dem Leben abgewendet. Mhm. Und ich hatte auch schon, also immer schon Angst und Sorge. Mhm. Aber warum ist er denn so schlecht drauf? Warum ist er so depressiv? Also da kommt unheimlich viel zusammen, muss man sagen. Das kann man auch jetzt nicht so erzählen. Also er hat keine Freunde und keine Freundin und das häusliche Umfeld, in dem wir beide aufgewachsen sind, ist auch, sage ich mal, nicht das Beste. Mhm. Und was ist jetzt genau am 1.10. passiert? Ja, das war halt ein Sonntag und ich war in seinem Zimmer und er hatte schon länger kein Wasser mehr. Also seine Kiste Wasser war leer. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, du hast kein Wasser mehr, was willst du denn jetzt trinken? Da hat er gesagt, nichts. Und er war halt angezogen, saß da auf seinem Stuhl und das war kurz bevor ich zur Arbeit. Hm. Wohnt ihr beide zusammen? Ja, wir wohnen beide noch zu Hause. Also bei den Eltern noch? Bei unserer Mutter. Bei der Mutter, ja. Ja. Ja, und dann hat er halt gesagt, gar nichts und sein ganzes Verhalten war schon komisch. Und dann hat er relativ schnell dann sein Zimmer verlassen, hat sich eine Jacke angezogen, eine Tüte genommen. Und ich habe ihn gefragt, wo er hinfährt, hat er mir nicht gesagt und er ist weggefahren. Mhm. Und dann bin ich daraufhin direkt in sein Zimmer, habe in eine Schublade geguckt und da habe ich dann so einen Zettel gesehen, wo drauf stand, so Testament oder auf jeden Fall, ich vermache meiner Schwester. Und da haben bei mir schon alle Alarmglocken geklingelt. Gott, was hast du da gemacht? Du hast gesehen, das war ja quasi ein Abschiedsbrief, den du gesehen hast. Nee, den Abschied, da war noch ein verschlossener Umschlag, den habe ich mir aber nicht angetan, weil ich mir schon gedacht habe, was da drin stehen würde. Gut, was hast du gemacht? Du hast das gesehen, da waren die Alarmglocken am Schrillen. Was hast du getan? Also ich muss sagen, ich bin dann erstmal zur Arbeit gefahren. Du bist erstmal zur Arbeit gefahren? Ich bin zur Arbeit gefahren, ja. Ich konnte aber auf der Arbeit dann nicht mehr. Sofort, als ich dann gesprochen habe, musste ich auch heulen, was ich noch nie getan habe auf der Arbeit, obwohl es da schon ziemlich hart manchmal war. Aber ich bin dann halt, also ich konnte nicht mehr. Meine Nerven lagen wirklich blank. Was hast du gerade gesagt? Nachdem du gesprochen hast, musstest du weinen? Ja, musste ich weinen. Wie gesprochen hast? Ja, gesprochen mit meinen Kollegen. Mhm. Also ich konnte nicht mehr. Ich war fertig und das habe ich auch gesagt, ich kann nicht. Und dann bin ich direkt wieder nach Hause. Und dann? Ja, und dann hatte ich erstmal, sage ich mal, so einen Nervenzusammenbruch. Und dann habe ich, Gott, hast du mal Nerven, wie viel Zeit da vergangen ist ja, schon? Ja, das war eine ganz schöne Zeit. Mann. Das waren wohl an die 20 Minuten. Ich bin dann nach Hause, habe dann erstmal rumgeschrien und geheult und habe meiner Mutter diesen Brief gezeigt. Mhm. Die das aber, weiß ich nicht, die hat es nicht so ernst genommen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich direkt da im Anschluss, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin in den Wald gefahren, der direkt in der Nähe ist. Mhm. Und habe da, also das ist ja schon alles sehr komisch, habe da dann meinen Bruder gesehen, wie er Richtung Wald geht, obwohl schon eine halbe Stunde vergangen war. Ich weiß nicht, was wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt in den Wald zu... Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar habe ich Tage vorher in seinem Auto ein Seil gesehen. Lag da ganz offen auf dem Rücksitz. Ein Seil? Ein Seil, ja. Gut, aber dadurch kommt man ja nicht auf die Idee. Nein, aber das war schon... Also, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn darauf angesprochen, ich habe gefragt, wofür hast du denn das Seil? Mhm. Wenn er klar, aber das Seil ist ja noch kein Indiz dafür, dass man in den Wald geht. Nein, aber wenn man jetzt die ganzen Umstände betrachtet, mhm, die Lieder, die er so hört, die alle irgendwo weitestgehend mit Suizid zu tun haben, mhm, und die ganze Situation, wie er sich dem Leben abgewendet hat. Ich verstehe nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, dass er in den Wald geht. Ja, er hat es mir auch nicht gesagt und gar nichts, aber ich bin halt direkt unmittelbar an ihm dran und ich konnte da eins und eins zusammenzählen. Also für dich war das irgendwie klar, das macht wenn dann im Wald. Ja, natürlich. So, jetzt hast du ihn da gehen sehen und dann? Ich habe ihn gehen sehen mit der Tüte, wo das Seil drin war. Aber halt am Anfang des Weges. Ich weiß nicht, was er eine halbe Stunde gemacht hat. Das heißt, du hast ihn in allerletzter Sekunde zurückgeholt? Ja, also ich hatte halt richtig Nerven zusammen. Mhm. Und er hat gesagt, ich wäre hysterisch und so. Wir sind dann wieder nach Hause gefahren. Also er hat es dann zu dir auch gesagt? Er hat es wirklich vor? Nein, ich habe ihn gefragt, was er vorhatte mit dem Seil. Er hat mir gesagt, er wollte was aufhängen. Aber das war alles ganz klar. Aber ich konnte da auch nicht mehr so klar denken. Aber ich verstehe auch nicht, dass er das dann nicht zugesteht, da er doch quasi diesen Abschiedsbrief auch geschrieben hat. Ja, richtig. Hat er aber nicht zugegeben. Wie sieht die Situation denn im Moment aus? Ihm scheint es ja sehr schlecht zu gehen. Ja, richtig. Besteht nicht die Gefahr, dass das wieder passieren könnte? Ja, also ich lebe jetzt in ständiger Angst und Sorge. Das ist total schlimm. Mhm. Aber weil ich habe auch halt irgendwie keine Anhaltspunkte, die mich entlasten können oder so. Also auch, Sandra, ich würde dir mal vorschlagen, oder ich schlage jetzt vor, dass du diesen Fall, den Fall deines Bruders, mit meiner Psychologin jetzt mal berätst. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich war dann nächsten Tag war ich beim Hausarzt, bei unserem, der direkt eine Überweisung fertig gemacht hat für einen Psychiater, wo er auch, was mich schon überrascht hat, mit mir hingefahren ist und mit dem geredet hat. Mhm. Aber er hält halt von der ganzen Berufsgruppe nichts. Und ich weiß aber, dass er unbedingt in Behandlung gehört, aber ich kann nichts machen. Und mein Hausarzt hat auch gesagt, wir können jetzt nichts machen, wir können ihn zu nichts zwingen. So, und man muss immer wieder alles versuchen. Jetzt hat das mit dem Hausarzt nicht geklappt. Nee. Deshalb der neue Versuch, du redest mal mit meiner Psychologin. Kann ich machen, ja. Ne? Vielleicht hat die ja eine Idee und sieht die Sache von einem ganz anderen Blickwinkel und kann dir noch den einen oder anderen Tipp geben, wie du mit deinem Bruder umgehen kannst. Okay, alles Sandra, klar. Sandra, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Gut, das heißt, die Elke ruft dich an. Ja, dann bedanke ich mich. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, das darf nie wieder passieren. Jeder von uns hat ja, wenn er so zurückdenkt, Situationen vor Augen aus dem eigenen Leben, von denen man sagt, nein, mein Gott, das will ich nie wieder erleben, das darf nie wieder passieren, ich möchte es einfach nicht, ich habe auch Angst davor und ich bereue etwas sehr, also das darf nie wieder passieren. Wenn ihr mir von solchen Situationen aus eurem Leben erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, ruft mich an unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen, kostenfrei 0800 5678 110. Und der nächste Anrufer, das ist Markus. Und Markus ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Markus, was ist es denn bei dir? Also bei mir geht es um den Herrn Schmökel, um den Verbrecher, der vor knapp 14 Tagen ausgebrochen ist. Und den man Gott sei Dank nun gefangen hat? Den man Gott sei Dank ja gefangen hat. Und es darf nie mehr passieren, dass so ein Mensch, sage ich jetzt mal, um es jetzt human auszudrücken, ausbrechen kann. Ach, du nimmst jetzt diesen Fall und du möchtest nicht aus deinem persönlichen Leben erzählen, sondern du sagst, so ein Fall wie Schmökel darf nie mehr passieren. Ja, das sagen wir alle. Und das sagen wir schon seit Jahren. Und immer wieder passiert es. Und niemand von uns versteht es, dass es passieren darf. Ja, wie kann man denn ich sage jetzt wirklich mal so eine Bestie, der hat schon so viel Unheil angerichtet, wie kann man denn diesen Mann rauslassen, nur mit zwei Krankenpflegern und einem Zivildienstleistenden oder sowas? Ja, also, um die Mutter zu besuchen. Ja, also, und es ist ja nicht nur, allein, man sagt ja, die Pfleger wären angeblich da eine Zigarette rauchen gewesen. Die Schuld trifft überhaupt nicht die Pfleger. Die Schuld trifft die Verantwortlichen, die dem zugestimmt haben. Und wenn die Verantwortlichen zustimmen, dann hätte er mit einer Polizeieskorte irgendwo hinfahren können zur Mutter, wenn es denn nötig gewesen wäre. Obwohl ich finde, das hätte ich ihm auch nicht zugestanden, zu der Mutter zu fahren. Nach dem, was dieser Mann an Elend und Leid schon angerichtet hat. Ja. Bei Menschen. Und es passiert immer in Brandenburg. In Brandenburg passieren immer zu solche Sachen. In den letzten Jahren. Naja, und auch, also ich finde auch, die allein daran sieht man ja schon, dass zu viele Lücken in der Gerechtigkeit sind. Also, absolut. Ja, absolut. Man tut ja eigentlich gar nichts dafür. Markus, ich garantiere dir, jetzt ist die Aufregung groß und alle sagen wieder, ja, wir müssen was tun und die Politiker auch. Der es ist hundertprozentig sicher, glaube ich, dass der nächste Fall vorprogrammiert ist und in einem Jahr sitzen wir wieder alle da und es ist wieder ein Unglück geschehen und alle sagen wieder, ja, es muss was passieren. Es passiert ja nichts. Ja, das ist halt, also ich finde, man sagt auch immer, man sieht ja auch immer, wie hoch unsere Politiker auf hohem Fuß leben. Mhm. Und statt die jetzt mal hier sagen, ja, im nächsten Jahr erhöhen wir unseren Gehalt um 20% und statt da lieber mal das Gehalt erhöhen, sollten sie lieber mehr Geld in die Sicherheit stecken. Also ich finde schon, dass Politiker auch ein sehr gutes Gehalt bekommen sollen, damit nämlich die wirklich klugen Köpfe auch sich interessieren für die Politik. Also ich finde, die beiden Themen sollte man nicht zusammenwerfen. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass man einfach härter durchgreifen müsste. Und die Gesetze sind ja da, man muss ja gar keine neuen Gesetze schaffen. Man kann diese Menschen ja lebenslänglich wegsperren. Das kann man ja. Solche Menschen dürften überhaupt gar nicht mehr leben. Na gut, das ist jetzt wieder eine ganz andere Thematik, nämlich die Thematik der Todesstrafe. Ich bin nicht für die Todesstrafe, ich bin für harte Bestrafung und für generelles Wegsperren, wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Weil das geht ja auch, das sind ja auch, denn wenn man sowas hört, dann kriegen ja auch die Eltern Panik. Um Gottes Willen, wir können unsere Kinder gar nicht mehr auf der Straße spielen. Die ganze Region in Brandenburg war in Panik. Ja, nicht nur in Brandenburg. Nicht nur in Brandenburg. Das geht ja durch ganz Deutschland. Mhm. Man weiß ja nie, wo taucht diese Bestie als nächstes auf. Und wir wollen nicht vergessen, dass dieser Mann einen Rentner umgebracht hat. Ne? Nur ein Rentner, der ist auf seine Mutter losgegangen. Mhm. Der ist auf den Pfleger losgegangen, der schwer verletzt ist. Niemand wird in einigen Wochen darüber berichten, welche Nachbeschwerden dieser Pfleger vielleicht hat. Ja, ja. Und das ist also so solche Menschen, die dürfen gar nicht leben. Also die dürfte man gar nicht, sowas darf man gar nicht jetzt rauslassen. Also nochmal, ich finde schon, dass wir da auch bei aller Strenge human mit umgehen müssen. Human heißt für mich, dass wir den nicht abschlachten. Dass es keine Todesstrafe gibt. Ich finde, das ist ein Fortschritt in unserer Zivilisation. Ich verachte die Gesetze in Amerika, dass es da so praktiziert wird. Aber mit aller Härte des Gesetzes muss durchgegriffen werden. Das ist also, dass man dann sagt, hier, das reicht, wenn man den dahin einsperren. Mhm. Also das geht absolut so. Solche Bestien, auf gut Deutsch gesagt, das, müssen weggesperrt das werden. Das darf nie mehr passieren. Das war der Fall. Das darf nie mehr passieren. Schmökel, eine Meinungsäußerung von Markus, 21 Jahre alt. Und ich wollte noch sagen, schöne Grüße von meiner Freundin Diana. Mhm. Die hatte schon mal bei dir angerufen. Mhm. Und die hätte gern, so wie ich, gerne ein Autogramm von dir. Ihr Lieben, ruft ihr bitte am Tage diese Nummer hier an, die 0800 5678 111. Ja. Und dann bekommt ihr ein Autogramm, okay? Alles klar. Alles Gute. Gut. Wiederhören. Ciao. Tschüss. Frank ist jetzt bei mir in der Leitung. 29 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Ich rufe an wegen einem Grund, ich hatte vor 10 Jahren eine Männerbeziehung gehabt, ich bin homosexuell, und wir haben uns im Juni 1990 kennengelernt und kurz vor Weihnachten hat er mir offenbart, dass er HIV beziehungsweise AIDS krank wäre. Und in dem halben Jahr, wo wir zusammen waren, haben wir mehrmals geschlafen, ohne Kondom. Mhm. Und daraufhin bin ich zum Gesundheitsamt hingegangen und habe mir einen Test unterziehen lassen. Mhm. Das war, kann man so sagen, die Hölle, weil ich in dieser Zeitspanne, wo ich den Test gemacht habe, waren ja auch 2-3 Wochen, da habe ich Albträume gehabt, Angstzustände und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und wie ist der Test ausgegangen? Der ist Gott sei Dank negativ ausgefallen. Mhm. Und aufgrund dessen rufe ich auch zum Thema an, es darf nie wieder passieren. Mhm. Weil wenn man miteinander schläft, ist auch meine Meinung, wenn man miteinander schläft, sollte man sich gegenseitig schützen. Mhm. Der Freund hatte dir das damals auch vorher schon gesagt, dass er HIV-positiv ist? Nein, leider nicht. Ach, hat es nicht vorher gesagt? Dann habe ich das gar nicht richtig verstanden. Nee, ich habe ihn am 18. Juni 1990 kennengelernt und am 22. Dezember 1990 hat er es mir offenbart. Es ist besser, wenn ich ihn im Stich lassen sollte, denn ich sollte das nicht mit ansehen, wie er in der Zeit des Leidens. Also er hat das auch geduldet, dass ihr ohne Kondome miteinander schlaft? Ja. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schlimme Sache, dass er das mitgemacht hat. Er es gemacht hat. Ich habe auch aufgrund dessen habe ich auch ein bisschen Therapie mitgemacht. Mhm. Aber ich sag dir aber auch, ich finde dich aber auch blauäugig, dass du jemanden, den du erst frisch kennengelernt hast, dass du dann ungeschützt mit dem schläfst. Verstehe ich aber auch nicht. Ja, das kommt daher, ich komme aus einem Dorf und da dachte ich anschließend, das betrifft nur die anderen in größeren Städten, in Dortmund, ja, das ist ja und so. Ziemlich blöd, ne? Ja, eben. Also das darf nie mehr passieren, sowas für dein Leben. Da bist du ja wirklich mit einem Schock davongekommen, ne? Das kann man wohl sagen, ja. Danke, Frank, für deinen Anruf. Alles Gute. Auf das ist dir nie wieder passiert. Auf Wiederhören. Tschüss. Leon ist bei mir am Telefon, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Leon. Was darf bei dir nie wieder passieren? Was darf bei mir nie wieder passieren? Das Fremdgehen. Das Fremdgehen? Das Fremdgehen. Bist du in einer Beziehung? Ich bin verheiratet. Bist verheiratet. Und bist du ein notorischer Fremdgeher? Kann man wohl sagen. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin seit 7 Jahren verheiratet. Seit 7 Jahren schon? Frühe Eheschließung. Ja, kann man so sagen. So, jetzt sagst du... Auf den Blick. Jetzt sagst du zu mir, ich bin... Habt ihr Kinder? Ich habe 2 Kinder. Jetzt sagst du zu mir, ich bin ein notorischer Fremdgeher, 27 Jahre alt und seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Wie viel Mal bist du in dieser Ehezeit von 7 Jahren fremdgegangen? Also, ich habe da keine Strichliste geführt, aber... Ich will eine Zahl hören, so ungefähr. Ungefähr wären es schon so 50, 60 Mal gewesen. 50, 60 Mal. Von Anfang an oder erst so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Ich muss dazu sagen, ich war eigentlich in meinen Beziehungen nie treu, bevor ich geheiratet habe. Ja, so viele Beziehungen wirst du noch nicht gehabt haben, als du geheiratet hast. Du warst 20. Da waren schon einige. Waren einige. Hm? Ja, die Frage war jetzt gerade, am Anfang weniger, am Anfang der Ehe oder... Ja. Das, gleichbleibend durch? Das war gleichbleibend durch. Warum machst du das? Warum? Wenn ich das wüsste. Also eine Vermutung von mir ist halt die Lust auf fremde Haut. Mhm. Das Geheimnisvolle von einem anderen Menschen, wie die drauf ist. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass deine Frau das nicht weiß. Oder? Ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht. Du glaubst, dass sie ahnungslos ist? Ich vermute es, also ich bin mir sogar sicher, sage ich mal was, so. Was sind denn das für Frauen, die du da, mit denen du deiner Frau fremd gehst? Das sind mehr oder weniger One-Night-Stands. Wo lernst du die kennen? Die lerne ich in Cafés, Diskotheken, übers Internet. Aber bist du so viel alleine unterwegs, dass das möglich ist? Ich bin LKW-Fahrer. Ach so, natürlich, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit. Aber im Nahverkehr. Ja, das ist dann... In Anführungsstrichen. Das ist dann ja auch egal, Nahverkehr, Fernverkehr. Klar, aber... Das sind Frauen, die mit denen gehst du dann einmal, rutscht du einmal durchs Bett und das war's dann. Das war's dann. Ich bestehe drauf, dass es keine Beziehung draus wird, weil die Frauen sich dann meistens in mich verlieben, weil ich so eine magische Anziehung habe, angeblich, sagen sie. Ich gehe davon aus, dass du unwiderstehlich bist. Das war ein Scherz. Nach Aussage von anderen, ja. Ja. Jetzt hatten wir gerade von Frank das Thema AIDS-Infizierung eventuell und Kondome. Darf ich denn wenigstens davon ausgehen, dass du bei diesen 60 Mal immer geschützt fremdgehst? Immer geschützt. Immer Kondome, weil ich auch mit meiner Frau schlafe. Da ich ja sowieso diese Scheiße mache, in dem Sinne, sage ich mal, dass sie halt nicht dran glauben soll, sage ich mal. Sie kann ja nichts dafür. Liebst du deine Frau? Über alles. Findest du deine Frau anziehend, erotisch? Auf jeden Fall. Das heißt, der Sex mit der Frau macht auch Spaß? Das mit meiner Frau? Mhm. Auf jeden Fall. Nach wie vor, auch nach 7 Jahren? Mehr denn je. Wann bist du das letzte Mal fremdgegangen? Das war letzte Woche Samstag. Mhm. Ich war mit einem Kumpel beim Kumpel trinken. Der hat sich dann frühzeitig verabschiedet, wegen dem Alkohol. Den habe ich dann zugedeckt, bin ich losgefahren, habe eine Freundin von mir angerufen. Was heißt Freundin? Sie ist verliebt in mich. Und sie weiß aber auch, dass ich verheiratet bin. Mhm. Und habe gesagt, dass ich Lust auf eine Nummer habe, dass ich da und da stehe. Hat sie mich abgeholt, haben halt eine Nummer bei ihr geschoben. Mhm. Und am nächsten Morgen... hat sie mich dann kurz vor der Haustüre ausgesetzt und ja, bin nach Hause. Mhm. Und jedes Mal danach sage ich mir, das darf nie wieder passieren, weil ich mich so hundelend dann fühle. Mhm. Ich fühle mich richtig zum Kotzen. Mhm. Zum Kotzen fühle ich mich dann. Und dennoch? Vor allem, wenn ich meine Kinder dann sehe, ich bin am Boden zerstört. Hast du denn den einen oder anderen Versuch schon mal unternommen, dem entgegenzuwirken? Habe ich auch schon gemacht. Wie lange hast du es denn schon mal geschafft, treu zu bleiben? Wie viele Wochen vielleicht? Oder gar Monate, ich weiß nicht. Das Höchste war 4 Wochen. 4 Wochen? 4 Wochen. Und dann ging es wieder durch mit dir? Aber dann habe ich alles nachholen müssen, sag ich mal. Ist das eine Sucht? Bitte? Ist das eine Sucht, die dich da treibt? Ich vermute, ne? Ich vermute es auch. Mhm. Also du sagst, du bist scharf auf fremde, neue Haut oder so. Was passiert denn, was würde denn passieren, wenn du es nicht machen würdest? Gar nichts, glaube ich mal. Du würdest irgendwann nur durchdrehen. Weil du so scharf wärst, dann auf eine andere Frau. Jein. Ich würde mal sagen, jein. Wie jein? Also, ja, wenn es eventuell doch ginge, warum tust du es dann nicht? Das gänzlich zu unterdrücken. Weil ich irgendwo wahrscheinlich mein Unterbewusstsein nicht unter Kontrolle habe. Also ich sag, weil ich dann irgendwie schwach werde. Liebe ist immer so eine ganz tolle Sache. Aber ich vertrete ja auch die Auffassung, dass zur Liebe, so wie auch zur Freundschaft, Disziplin gehört. Das kann man nicht immer alles so nach dem Bauch heraus machen. Sondern man muss dann auch schon mal Dinge tun, in einer Freundschaft genauso wie in der Liebe, die einem vielleicht etwas zuwider sind. Oder was heißt zuwider? Wo man so ein bisschen gegen sich angehen muss. Und wenn man auf der einen Seite einen Menschen hat, wie du jetzt deine Frau, von der du sagst, ich liebe sie über alles, wir haben eine Familie und die Kinder und das ist alles ganz toll, warum versuchst du dich denn nicht mehr in den Arsch zu treten und mehr in den Griff zu kriegen? Wenn du nur einmal 4 Wochen geschafft hast, warum versuchst du es nicht immer wieder und immer wieder aufs Neue? Das versuche ich ehrlich. Also ich führe meine Kinder vor den Augen. Ich sage, das kannst du denen nicht antun. Wie kannst du das mit deiner Seele vereinbaren? Mhm. Oder wenn ich meiner Frau am nächsten Tag am Frühstückstisch vor ihr sitze und das läuft ja bei mir wie ein Film ab, die letzte Nacht. Mhm. Und dann muss ich echt irgendwo gute Miene zum bösen Spiel machen. Es ist schon ein Wunder, dass sie noch nie irgendwie was gemerkt hat. Dass da Haare von einer anderen Frau bei dir waren, dass du nach Frauenparfüm gerochen hast oder irgendwas, was das verraten könnte. Es ist schon ein Wunder. Also ich glaube schon, dass sie es weiß. Bloß sie lässt sich das nicht anmerken, schätze ich mal. Was meinst du denn, was geschehen würde, wenn sie es wirklich erfahren würde, in welchem Ausmaß du sie betrügst? Ja, ich würde mal sagen, Doppelpunkt, Punkt, Punkt, Punkt. Das war's dann, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich will damit sagen, dass ich ehrlich nicht weiß, wie sie darauf reagieren würde. Mhm. Weil sie vermutete schon meinen Lebenswandel, sage ich mal. Mhm. Das hat sie auch davor gewusst, sage ich mal, bevor wir geheiratet haben. Ich finde, es gibt so ein paar Möglichkeiten jetzt. Du willst ja offensichtlich oder vermutlich das nicht so, du bist ja nur auch erst 27 Jahre alt. Du bist ja ein junger Kerl noch. Danke. Ja, du wirst das ja vermutlich nicht so weiterlaufen lassen. Ne, absolut nicht. Ja? Ich will von heute auf morgen einen Schlussstrich drunter ziehen. So, und das kannst du ja augenscheinlich nicht. Bitte? Das kannst du augenscheinlich ja nicht, sonst hättest du es ja schon hingekriegt. Du bist ein harter Kerl, du bist LKW-Fahrer, aber da bist du eine Memme. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du offenbarst deiner Frau die ganze Wahrheit, was natürlich der Horror ist und eine ungeheure Verletzung darstellt. Ich würde es nicht tun. Und wenn du jetzt wirklich was in deinem Leben verändern willst und schaffst es nicht alleine, was ja nun vielleicht auch sein kann, ich will da gar nicht überurteilen, wenn es ein Suchtpotenzial ist, es gibt ja alles, dann such dir doch verdammt nochmal professionelle Hilfe dafür, Leon. Geh zu jemandem, der dich berät, mit dem du da zusammen an dir arbeiten kannst. Ich weiß jetzt ja nicht, ob man das als Sexsucht oder beziehungsweise in eine Schublade dann reinschmeißen kann und sagen kann, das kann Junge, so bist du und... Also ich weiß es jetzt auch nicht. Es kann sein, dass du einfach nur ein geiler Bock bist, sage ich mal. Es kann aber auch sein, dass es was pathologisch, dass es eine Krankheitssymptomatik hat bei dir. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass ich ein geiler Bock bin. Okay, ich will noch eins dazu nennen. Ja. Weil ich auch ab und zu mal mit den Gefühlen von den Frauen spiele. Mhm. Also, dass ich sie regelrecht in mich verliebt mache und dann auch mit den Gefühlen regelrecht spiele. Mhm. Das gebe ich auch ehrlich zu. Mhm. Das heißt, du arschst die anderen Frauen auch noch. Nicht nur deine eigene, sondern andere auch noch. Ja. So, und das kann ein Psychologe kann das relativ schnell beurteilen, wenn der sich mit dir mal ein paar Stunden auseinandersetzt, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Ich kann das nicht in 10 Minuten hier in dieser Sendung. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dich an einen Fachmann zu wenden. Wir können dir gern behilflich sein mit der einen oder anderen Adresse. Ich war ja zu diesem Thema auch in einer Talkshow. Ja, die Talkshow hilft dir auch nicht weiter. Nö, danach habe ich mich auch mit einem Sexualwissenschaftler zusammengesetzt. Mhm. Und das war also keine 0815, diese Talkshows. Mhm. War ist schon eine renommierte Talkshow, sage ich mal. Ja, welche war es denn? bei Heinz Meiser. Ja. Und da ging es auch um Thema Sexsucht. Mhm. Und wir haben auch danach zeitlang Kontakt gehabt. Mhm. Bloß so, wie ich es gesehen hatte, hat mir das echt absolut nichts gebracht. Vielleicht hast du den falschen Ansprechpartner. Das ist ja bei dem Psychologen immer so der Fall. Das kann sein. Ne? Dass man vielleicht bei 5 Psychologen vorspricht, sage ich mal, und man den Eindruck hat, auch der Depp, ich weiß mehr über mich Bescheid als der. Aber irgendwann kommt man dann ein, wo es funkt, wo die Chemie einfach stimmt. Mhm. Und dann kann man sich gegenseitig auch vielleicht helfen. Oder kann er dir helfen? Klar. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin redest jetzt. Nicht therapeutisch, sondern dass sie dir einfach ein paar Adressen noch gibt, ein paar Anlaufstellen. Mhm. Hm? Jo. Jetzt wundert, lass mich eine Frage noch fragen. Bitte. Mich wundert ein bisschen so dein dich nach außen kehren. Du warst bei Hans Meiser in der Talkshow. Ja. Wo man hat man dein Gesicht gesehen da? Mhm. Und du redest jetzt hier bei mir auch in der Öffentlichkeit ein bisschen anonymer, weil man nur deine Stimme hört. Hast du nicht tierische Angst, dass deine Frau das doch irgendwie mitkriegt? Sie wusste ja damals von dem Besuch bei Hans Meiser. Wie? Und da hast du das so offen erzählt, alles? Nee, es ging ja da um Sexsucht. Und wie hast du es da... Ich habe mich ja nicht geoutet als Fremdgänger oder... Und was hast du bei Hans Meiser erzählt? Ich habe gesagt, dass ich halt einfach Sex brauche für mein Leben, so oft wie möglich. Ach so, und dann saß die Frau zu Hause am Fernseher und dachte, ach, mein Mann ist ja schon klasse, dass der so scharf auf mich ist. Und die ahnt gar nicht, was für ein tiefer Graben sich dahinter noch verbirgt. Sie hat es schon geahnt, also es gab schon einen kleinen Krach danach. Mhm. Du hast bei Hans Meiser aber nichts von deinem vielen Fremdgehen erzählt. Nein. Nein. Wobei jetzt natürlich auch die Gefahr besteht, Leon, dass vielleicht eine Freundin deiner Frau oder weiß ich wer dich an der Stimme erkennt und es deiner Frau sagt. Du spielst mit dem Feuer. Ich weiß es, aber ich will das auch nicht mehr weiterhin mitmachen. Mhm. Das ist ja das. Zumal jetzt könnte auch meine Frau von der obersten Etage runterkommen. Mhm. Und so nach dem Motto, ich schaue mal nach, ob der noch schläft oder so. Also ich verstehe den Anruf schon so, es muss jetzt was passieren. Es muss was passieren, genau. Weil damit es nie wieder passiert. Outen. Mhm. Okay, das ist doch ein ganz guter Ansatz. Du legst auf und die Elke ruft dich sofort oder in den nächsten 5 bis 10 Minuten zurück. Mhm. Okay? Alles klar. Alles Gute. Und noch was. Ich finde deine Sendung super. Danke, Leon. Das höre ich sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüssi. Jetzt bin ich verbunden mit einem jungen Mann. Und er heißt Markus. Hallo, 25 Jahre alt. Morgen, Domian. Was darf denn in deinem Leben nie wieder passieren? Brandstiftung. Brandstiftung? Ja. Du bist ein Brandstifter? Jein. Ja, ja. Was hast du denn gemacht? Erzähl mal. Ich habe 1995, also vor ungefähr 5-6 Jahren, mit einem Freund zusammen ein Wohnhaus in Brand gesteckt. Mhm. Warum? Also es war kein Mehrfamilienhaus, sondern... eher ein kleines, aber immerhin. Lebten in dem Moment, als ihr es angesteckt hat, in dem Haus Menschen? Waren dort Menschen drin? Ja. Gott im Himmel, warum habt ihr das denn gemacht? Das war ein Kleinkrieg. Das ist in einer, man hat später gesagt, so eine Art Affekthandlung. Ja, erzähl mal, warum? Affekt und Kleinkrieg, was war denn da los? Ja, also ein Freund von mir und ich, wir sind CB-Funker gewesen. Mhm. Und auf diesen Kanälen können ja viele mitfunken, viele mithören. Ja. Und dann gab es auch einen Funker in einer etwas gehobenen Altersklasse, so um die 60 würde ich mal schätzen, der Meinung war, er könnte da rechtsradikale Äußerungen uns persönlich dann auch noch beschmutzen, uns als schwul hinstellen, niedermachen auf die übelste Art und Weise. Und der wohnte in diesem kleinen Familienhaus? Der wohnte in diesem kleinen, ja, mehr Baracke wie Haus. Mhm. Ja, und irgendwann wurde das dann doch etwas zu drastisch, weil sich das auch in dem Ort, wo ich gewohnt habe, rumgesprochen hat. Also er hat euch bezichtigt der Homosexualität, er hat euch bezichtigt des Rechtsextremismus. Ja, zum Beispiel. Und wir würden alle wieder ins Bergwerk gehen und da arbeiten und würden in die Gaskammer kommen. Und weil wir zum Teil halt auch kleine Kinder da haben, war das halt schon ärgerlich. Mhm. Aber das Schlimmste war halt, dass es auch irgendwann sehr persönlich wurde. Das heißt also auf mich und den Freund von mir bezogen und dann auch auf die Familie übergegriffen. Gut, also ich verstehe, da war jemand, der euch übel mitgespielt genau. hat, der euch übel beleidigt hat. Genau. Daraus folgerte bei euch eine große Wut und Zorn und Hass auf diesen Mann. Ganz genau. Und dann seid ihr zu dem Haus dieses Mannes gegangen und habt es angesteckt? Ja. Im Suff? Nein, nein, das war im vollkommen nüchternen Zustand. Mein Gott. Wie habt ihr das gemacht? Da war ein Brandbeschleuniger im Spiel. Brandbeschleuniger heißt ja, im Klartext ein Kasten Benzin oder was? Ja, kein Benzin, ich glaube, das war Verdünnung oder sowas, aber auf jeden Fall sowas in der Art. Und wie habt ihr das gemacht genau? Ja, also wir haben zuerst eine Mülltonne, die am Haus stand, Papier, also da stand eine grüne Tonne am Haus, da haben wir das Papier angezündet, wollten eigentlich nur, dass die Mülltonne brennt. Mhm. Da dieses Haus aber eine Holzaußenverkleidung hatte, ist dieses Feuer dann auf das Haus übergegriffen und hat zuerst nur die Außenfassade ein bisschen beschädigt. Mhm. Das konnte also gelöscht werden. Mhm. Das Problem war nur, dass wir das Ganze nicht einmal, sondern viermal gemacht haben. Ihr habt das viermal gemacht? Viermal, ja. Weil der Terror hörte einfach nicht auf. Das wurde immer schlimmer. Ihr habt viermal das Haus angesteckt? Und beim vierten Mal, wie ist es da geendet? Komplett abgebrannt. Da ist durch den Hintereingang dann, wie gesagt, da kam diese Verdünnung zum Spiel. Ihr habt die Verdünnung rund um das Haus gekippt? Nein, nein, nein, nein. Die ist hinten durch den Hintereingang reingeschmissen und dann was Brennendes hinterher. Hm. Jo. Und ist jemand verletzt worden? Nein. Wir haben sogar beim ersten oder beim zweiten Mal haben wir den Bewohner noch rausgeholt, weil uns das schlechte Gewissen gepackt hat. Wir wollten nicht, dass, also es sollte nicht das Ziel sein, dass die Person, die drin ist, verletzt wird. Hm. Also wir wollten keinen Schaden am Menschen anrichten, sondern wir wollten einfach, das ist jetzt natürlich eine schlappe Erklärung. Ne? Ja, das ist schon klar. Heute sehe ich das auch etwas anders als vor 5 Jahren. Sag mal, ich bin ganz fassungslos, dass ihr das viermal versucht habt. Wenn man vielleicht im Affekt das einmal macht, da kann man ja... Dann ist das noch verständlich. Ja, verständlich ist es auch nicht, aber dann kann man sich vielleicht versuchen, eher da hineinzudenken. Hm. Da hat man doch dann danach, wenn es dann einmal passiert ist, wacht man da nicht auf und denkt, Mensch, stopp hier, was machst du? Das ja, war bei euch offen. Zum einen ist es für mich persönlich, wie soll ich das sagen? Es war sehr komisch. Es fällt nicht in meine Natur, sowas zu machen. Ja. Naja, ich glaube, es fällt schon in deine Natur, das zu machen. Wenn du bei klarem Verstand so etwas planst und das viermal durchziehst, liegt das schon in deiner Natur, habe ich den Eindruck. Also wenn du jetzt besoffen das einmal gemacht hättest, dann würde ich sagen, naja, aber so? Mhm. Ihr habt das ja in Kauf genommen, was dieser Mann, hat er auch Familie? Ja, das mussten wir uns hinterher also auch vor Gericht dann anhören. Natürlich, ihr konntet das ja gar nicht abschätzen, wie schlimm das Feuer sich entwickelt. Er hätte verbrennen, bei lebendigem Leib verbrennen das können. Ist richtig, ja. Wie viele Leute waren in dem Haus? Nur er? Nur er. Nur er. Wie hoch? Wir haben ihn einmal da rausgeholt und... Jetzt haben wir das gerade übersprungen, vom ersten Mal zum vierten Mal. Wie war denn 2 und 3? Wie weit ist da der Brand denn passiert? Also bei den ersten, also die ersten 3 Male war es jeweils vorne die grüne Tonne, die dann in gewissen Zeitabständen immer wieder erneuert wurde. Mhm. Und die mit jedem Brand aber immer etwas mehr Schaden angerichtet hat. Und da ist man euch noch nicht auf die Schliche gekommen? Es wurde schon langsam eng, weil das dann ja auch öffentlich durch die Presse ging und dann um Hinweise gebeten wurde und die Polizei suchte und ermittelte und die stand dann auch irgendwann vor der Tür, weil es da ja bestimmte Personenkreise gab. Aber ihr habt es abgestritten? Wir haben abgestritten, das hat aber nicht besonders viel gebracht. Ja, aber immerhin hat es euch Zeit gebracht, dass ihr es das vierte Mal dann nochmal durchziehen konntet? Nein, die Polizei stand erst tauchte erst bei uns auf, als das vierte, also ach so, das Gebäude schon ganz abgebrannt war. Habt ihr es denn direkt gestanden? Das war etwas kurios, weil die Polizei versucht hat, uns mit verschiedenen Mitteln unter Druck zu setzen. Die hatten also keine handfesten Beweise gegen uns. Aber wenn ihr diesen Mann aus den Flammen herausgeholt habt, war das doch eigentlich schon ein relativer Beweis, dass ihr da eng irgendwie was mit zu tun hattet. Ja, zumal muss man dazu sagen, wie gesagt, heute sehe ich das anders. Damals war es so, zu nächtlicher Stunde um 2 Uhr, wir kommen durch Zufall vorbei, ich verstehe. Kollegen sind Freunde, kennen uns und ich tauchen verstehe. Da auf und holen den Mann da raus. Das war eure Version. Inwiefern hat die Polizei auf euch Druck ausgeübt? Die sind zu mir nach Hause gekommen. Ich kann jetzt nur von mir sagen, von dem Freund weiß ich es nicht mehr. Also danach ist der Kontakt dann zu ihm auch abgebrochen. Die arbeiten mit ganz bestimmten Methoden. Also das sind überwiegend auch psychologische Methoden. Mhm. Ja, die können also ganz genau, und das sage ich jetzt einfach mal so, ganz genau auf einen Menschen eingehen. Die gucken sich das Profil des Menschen an und bohren in ihn rein, bis sie haben, was sie wollen. Ich höre daraus so eine gewisse Kritik, dass die mit ganz linken Methoden vorgehen. Unter Umständen. Mensch, Markus. Aber ich denke Mensch, mal, Gott sei, Gott sei Dank haben sie diese Methoden. Und Gott sei Dank fassen sie dann Leute wie dich. Ja. Da sagst du, Gott sei, sie haben mich weich gekriegt. Ja, nee, das... Weißt du, das alles, was du jetzt erzählst, hat irgendwie so noch so einen Beigeschmack. Naja, es war scheiße, aber irgendwie war es doch auch gerechtfertigt. Zu was bist du... Ja, du hast das schon richtig auf den Punkt gebracht, Domian. Das ist... Zu wie viel bist du verurteilt worden? 2 Jahre, also es waren zuerst im Gespräch, dass ich 10 Jahre ins Gefängnis wollte. Ich denke mal, auch das wäre gerechtfertigt gewesen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte dich 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Ja, wenn du ja. mit dem Leben eines Menschen so spielst und vorsätzlich 4-mal ein Haus anzündest, gehörst du 10 Jahre in Knast. Ja, das ist, aus meiner heutigen Sicht wäre das auch so. Und, wie viel hast du bekommen? Ich habe kein Gefängnis bekommen. Du hast... Ich habe 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Unglaublich. Ja, ich bin nach Jugendrecht bestraft worden. Moment, du bist jetzt 25 und das ist... Junge, da warst du 20 vor 5 Jahren. Genau. Nach Jugendrecht noch? Nach Jugendrecht, ja. Mit 20? Ja. Warum, weiß ich nicht. Also ich hab nicht damit gerechnet, dass ich danach verurteilt werde. Das sind unsere 68er Richter, die ganz human duselig vorgehen und immer mit der Sozialpädagogik im Nacken arbeiten. Du hast keine Gefängnisstrafe bekommen dafür? Nein. Ich fasse es nicht. Also ich sag ja, verstehen kann ich es auch nicht. Und aus der heutigen Sicht würde ich sagen, Gefängnis wäre gerechtfertigt gewesen. Das sagst du selbst du. Ja, nein. Ich denke einfach, dass ich jetzt in den 5 Jahren auch viel gelernt habe. Hast du dich denn bei diesem Mann mal einmal entschuldigt? Ja. Wer hat denn hat das angenommen, die Entschuldigung? Ja, er wollte es nicht glauben, weil er wusste ja nicht, wer es gewesen ist. Mhm. Er wollte das also nicht glauben und nicht wahrhaben. Aber letztendlich hast du dann vor Gericht gestanden? Nein, ich habe bei der Polizei schon gestanden. Ach so, das war auch sehr seltsam, weil man hat mich in der Stadt irgendwo durch Zufall gesehen. Mhm. Und da hat mich der ermittelnde Beamte angesprochen und mich gebeten, gleich mitzukommen, weil sonst am Folgetag sowieso die Herrschaften mit Haftbefehl bei mir vor der Tür gestanden hätten. Sag mal, Markus, nun ist da ja auch ein großer materieller Schaden entstanden. Ja. Wer ist denn dafür aufgekommen? Dafür ist man bis jetzt nur zum Teil aufgekommen. Ich muss also noch, ich glaube, 28 oder 29.000 Mark bezahlen. Aber das Haus von diesem Mann ist ja nur weg. Wo wohnt er? Das weiß ich nicht. Das möchte ich auch gar nicht wissen. Weil, Aber du hast den Schaden doch angerichtet und dem Mann hast du ja seine Heimat, sein Zuhause genommen. Und der hat. Und du weißt gar nicht mal, ob er genügend Geld von wem auch immer bekommen hat, um sich etwas Neues zu kaufen. Ich weiß, dass er aufgrund der Notsituation untergebracht wurde durch die Gemeinde. Mhm. Und von da aus ist er dann, weiß ich nicht, ich denke mal zu Verwandten, soweit das noch nachvollziehbar war, oder in ein Altersheim. Und wie alt war der Mann? Schon irgendwas um die 60, 70. Und warum musst du nicht den ganzen Schaden oder ihr nicht den ganzen Schaden tragen? Das Gebäude hatte nur noch einen gewissen Wert. Ich glaube, der lag bei 80.000 Mark. Gut, aber warum müsst ihr denn nicht 80.000 Mark bezahlen? Warum das so ist, weiß ich nicht. Die Summe wurde aufgeteilt. Und unter wem? Unter mir und dem Freund, der mit dabei war. Ach so, ja, das ist klar. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich da geeinigt wurde. So, und du musst jetzt noch 28.000 Mark bezahlen. Ja. Und wie viel hast du schon bezahlt? Noch nichts. Noch gar nichts? Weil ich bis vor etwa 7 Monaten nicht gearbeitet habe. Und auch mein berufliches Leben davor nicht besonders rosig war. Das heißt, du hast die ganze Zeit, seitdem das passiert ist, nicht gearbeitet? Gearbeitet schon, aber immer nur so in einem Rahmen, dass da keine Möglichkeit war zum Zahlen. Fühlt man sich denn da nicht, wenn man sowas angerichtet hat, Markus? Und du bist ja noch jetzt juristisch mit noch besser als mit einem blauen Auge davongekommen. Ja. Fühlt man sich denn da nicht moralisch absolut verpflichtet, alles, aber auch alles in Bewegung zu setzen, damit dieser arme Mann, wenn sein Geld kriegt? Nun komm mir nicht an mit, ich kriege keine Arbeit. Nein, ich bin am Arbeiten. Bursche, wenn du willst, kannst du 3 Jobs nebeneinander machen, um deine Schulden zu bezahlen. Also ich mache im Moment 3 Jobs. Und wie viel zahlst du? Ich bin meine Schulden am Abzahlen. Ja, aber du hast doch noch gar nichts gezahlt, hast du gerade gesagt. Das ist richtig, ja. Ja, also zahlst du sie nicht ab gerade? Nein, weil ich bin über beide Ohren total verschuldet. Und das hängt nicht nur mit dem Betrag zusammen, da sind ganz andere, wo mir schon mehrfach Haft angedroht wurde, die aus meiner Sicht dann erstmal Vorrang haben. Mhm. Weil das kann immer wieder gestundet werden. Da muss ich mich im Jahr, ich glaube, zweimal melden bei dieser Versicherung, die das abwickelt und denen offenlegen, was ich verdiene und so weiter und so fort. Ja, aber dieser Mann, aber dieser Mann wird auch nicht jünger. Du hast gesagt, das ist ein alter Mann. Ja. Und der hat schon 5 Jahre jetzt vielleicht in irgendeinem popligen Zimmer leben müssen, weil sein Zuhause weggenommen wurde von euch. Ja, das Geld steht auch nicht ihm zu, sondern dem Hauseigentümer. Ach, das gehörte ihm gar nicht, das Haus. Bitte? Das Haus gehörte ihm gar nicht. Nein, das Haus gehört. Ach so. So, das habe ich. Ja, nee, das hast du nicht so erklärt gerade. Nee. Mhm. Das Haus gehört ihm nicht. Mhm. Also, eine sehr, sehr komische Geschichte, finde ich. Ja, also wie gesagt, und für ich habe daraus gelernt. Mhm. Hoffe, dass das einfach nie wieder passiert. Bist du dir für dich sicher, dass du nicht nochmal so durchdrehst? Nein, wir hatten jetzt, das ist auch sehr, sehr komisch im Moment. Wir hatten vor 14 Tagen in unserer Gemeinde nochmal so einen Fall. Mhm. Übrigens hat sich das Ganze da abgespielt. Ich glaube, du kommst nicht sehr weit von da weg. Ich denke mal in einem Radius von 40 Kilometern. Ja, wo hat sich's abgespielt? Wenn du sagen, musst es doch nicht sagen, ist egal. Im Bergischen Land irgendwo. Im Bergischen Land, in Lindlar. Ja. Musstest du kennen. Ja. Ja, da hat sich das Ganze abgespielt. Und vor 14 Tagen war da nochmal ein Fall. Da hat es nochmal gebrannt. Aber das warst nicht du. Das war nicht ich, aber es macht wieder die große Runde, dass ich da meine Finger im Spiel gehabt habe. Ja. Das haftet einfach an jemandem. Ja, ja, natürlich haftet es. Und damit das. Muss ich mich abfinden. Damit musst du leben, ja. Solange du da lebst. Ich kann immer davor weglaufen. So ist das, ja. So, jetzt beenden wir dieses Gespräch. Ich hoffe, dass das wirklich nie wieder passiert. Ja, das hoffe ich auch. Und du hast so viel Glück gehabt in dem ganzen Unglück, ja. Das du angerichtet hast. Und das ist dir hoffentlich immer präsent. Ne? Ja. Auf Wiedersehen, Markus. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 41 und 50 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, das darf nie mehr passieren. Wenn ihr euer Leben anschaut, was fällt euch ein, von dem ihr sagt, das darf nie mehr passieren? Oder hoffentlich passiert das nie wieder. Das war für mich zu schlimm oder das war zu gravierend, das war eine zu große Erschütterung für mein Leben. Ich möchte das einfach gar nicht mehr. Ich möchte nicht, dass das nochmal passiert. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist der Martin und Martin ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Martin, was ist es bei dir? Ja, also ich bin dieses Jahr von Zwangs eingewiesen worden in die Psychiatrie. Der ganze Aufenthalt, der war 5 Tage, also das war am Osterdonnerstag, also Donnerstag vor Ostern und Dienstag nach Ostern bin ich nach Hause gekommen. Wer hat dich zwangseinweisen lassen? Also letztendlich ein Richter. Warum? Aber aufgrund der Tatsache, meine Mutter war wohl bei ihm. Und ich weiß nicht, was sie da abgezogen hat. Also sie hat Angst vor mir und in dieser richterlichen Begründung stande, dass ich eine endogene Depression im, ich weiß nicht, in was für einem Formkreis hätte. Mhm. Wohnst du mit deiner Mutter zusammen? Ja, ich wohne mit meinen Eltern, mit meiner Großmutter. Wohnen wir alle zusammen. Aber da muss da dann ein großer Streit, ein großer Konflikt... Eben nicht, gar nichts. Gar nichts? Ihr habt ein normales Verhältnis gehabt vorher? Nein, also das Verhältnis war, ich bin 23 Jahre, ich habe meine Ausbildung begonnen, die habe ich sausen lassen, dann wollte ich Fachabitur machen, da bin ich weggezogen in die Stadt und das haben meine Eltern mir auch finanziert und das habe ich dann auch abgebrochen und also jetzt habe ich mich wieder jetzt... Das sind ja so Sachen... aber das ist das Einzige, also ist nichts Gravierendes irgendwie. Also nur so Sachen, dass du hast nicht das so gemacht, wie man es hinlänglich macht und hast deine Eltern ein bisschen enttäuscht, aber es gab nicht einen richtigen schweren Streit. Du hast deine Eltern nicht angegriffen, du bist nicht gewalttätig geworden. Genau, das ist es. Ich bin nicht mit Messer oder mit irgendwelchen Gegenständen auf meine Eltern los. Also ich kann das mal kurz schildern. Es war Donnerstagmorgen, mein Vater lag im Krankenhaus, der war gar nicht da. Auf einmal wir haben so ein Haustelefon, der sagte, meine Mutter, komm mal runter, da sind zwei Leute von der Gemeinde und da wollte ich gerade runter. Also wir leben in einem kleinen Ort. Und da standen zwei Polizisten, ein Amtsarzt, zwei Männer vom Ordnungsamt. Ja, die standen alle vor meiner Schlafzimmertür. Ich wusste gar nicht, Moment, du hast gerade gesagt, deine Mutter hat gesagt, komm mal runter. Ja, sie. Bist du runtergegangen? Nee, ja, ich wollte gerade runtergehen, aber da standen die so im Treppenhaus. Ach so. Also deine Mutter hat dir auch noch was vorgespielt, hat der Mutter gesagt, komm mal, guck mal. Genau. So, und dann standen diese Menschen da und was da? Was dann? Ja, die standen da und dann, also diese Polizisten und dieser Amtsarzt, der sagt dann, Herr Becker, und dann sag ich, ja, ich möchte mich mal mit Ihnen unterhalten, ich muss mal mit Ihnen reden, so nach dem, da gab es Vorfälle, weil die gab es ja gar nicht, ich muss mal mit Ihnen reden. Ja, und dann bin ich halt in das Wohnzimmer meiner Eltern gegangen und allein und da sagt er mir, ja, Herr Becker, ich bin von einem Richter angesprochen worden, von Ihnen ging ein erhebliches Gewaltpotenzial aus. Was können Sie mir dazu sagen? Und da habe ich gesagt, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe weder mich in meinem Leben mit jemandem geprügelt, noch bin ich auf jemanden losgegangen, noch, also... Ist einfach nicht. Du klingt das ja noch relativ harmlos. Man setzt sich gemütlich ins Wohnzimmer und sagt... Ja, dachte ich auch. Aber was sagen wurde die? Mir wurde das gar nicht bewusst. Und dann sagte er, aha, also... Und wären Sie bereit, sich therapieren zu lassen? Also würden Sie Medikamente einnehmen? Oder sage ich, nee, dazu bin ich nicht bereit, weil ich vollkommen gesund bin. Und da sehe ich nicht ein, irgendwelche Medikamente zu nehmen. Und dann sage ich, ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja, also ich muss hier nach Marburg. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin hier in Hessen. Also ich muss sie einweisen. Ich gebe das Gutachten jetzt dem Richter und der entscheidet, ob sie nach Hause kommen oder ob sie eingewiesen werden. Dann haben diese Männer dich direkt mitgenommen? Ja. Und du bist direkt in die Psychiatrie gekommen? Ja, nein, so ganz war es nicht. Ich hatte halt noch Zeit, mir irgendwas, ein paar Sachen einzupacken und habe mich dann auch von meiner... und dann wollte ich noch, ich wusste gar nicht, was ablief. Ich wollte einen Anwalt anrufen. Ich hatte echt Angst. Also ich habe panisch Paranoia gekriegt. Und da lief meine Mutter schon ganz aufgeregt bei uns im Flur in der Diele und sagt, einen Anwalt bezahle ich nicht. Einen Anwalt. Und da dachte ich schon, was hat die Frau? War dir denn in dem Moment klar, dass deine Mutter dahinter steckt? Ja, mir war klar. Ich habe zu diesem Amtsarzt gesagt, fragen Sie meine Mutter. Ich bin ein seelenruhiger Mensch. Moment. Hast du denn nicht gefragt, wie kommt der Richter auf die Idee, dass du gewalttätig bist? Hast du das nicht gefragt? Ja, natürlich. Und hat man dir gesagt, er hätte das gehört. Vom Hören gibt's, läuft ja... Der Richter, das war ja nur der Amtsarzt. Das kam ja dann, wo ich erst vor Gericht war. Wir machen es mal nicht zu detailliert. Also es gab da ein Kuddelmuddel bei euch im Haus. Genau. Und dann bist du aber direkt nach Marburg in die Psychiatrie geschafft worden. Nein. Am gleichen Tag noch. Nein, sowas nicht. Ich bin dann von diesen Polizisten mitgenommen worden und dann war eine Anhörung vor Gericht. Und da hatte ich mir vor Gericht an dem Tag? Ja. Die war direkt, mich musste ja erst einen Richter anhören, bevor er mich einweisen kann. Mhm. Der hatte halt dieses Gutachten von diesem Amtsarzt. Und diese ich frage jetzt mal, dann kommen wir ein bisschen schneller voran. Diese Anhörung war direkt an dem gleichen Tag? Die war an dem gleichen Tag, gleichen Vormittag. Und der Richter hat dann nach der Anhörung entschieden, dass du in die Psychiatrie sollst? Ja, mit der Begründung, er hat gesagt, Herr So-und-so, ich kann Sie jetzt auch nach Hause lassen, aber dann erschlagen Sie mir jemanden über die Osterfeiertage und das kann ich nicht auf meine Kappe nehmen. Also ich muss Sie... Man kann es gar nicht glauben. Es ist so, wenn Psychiater... Okay, der hat dann auch gesagt, du sollst in die Psychiatrie. Du warst genau. Du wenn ein Psychiater heute Nachmittag Sie entlässt, dann können Sie wieder nach Hause. Aber das hat dich an dem Tag keinen entlassen. Du warst dann 5 Tage in der Psychiatrie. Ich war 5. Warst du da in einer Einzelzelle, in einem Einzelzimmer? Richtig. Ich durfte natürlich schon am nächsten Morgen, kam dann schon eine Bekannte von mir und dann durfte ich bis vorne, also die haben gleich gesehen, der ist normal. Mhm. Der durfte ich schon mal bis vor die Tür, aber in Sichtweite. Und ich durfte dann, das war dann schon der Freitag, am Ostersonntag, durfte ich sogar nach Hause. Die hätten mich sogar schon am Samstag nach Hause gelassen, also die Ärzte, aber der Chefarzt, der war bis Dienstag beurlaubt. Mhm. Also letztendlich kann in so einem Fall, wenn man zwangsangewiesen wird, dass nur der Also du bist am Samstag schon wieder nach Hause gekommen? Oder warst du Nein, da nicht, ich hätte gedurft, aber da kam dann meine okay, Mutter. Du warst 5 Tage in der Psychiatrie. Bist du da einigermaßen ordentlich behandelt worden? Ja, also die waren total nett, weil die haben ja gesehen, der ist klar im Kopf. Der ist klar im Kopf. Jetzt sind 5 Tage Psychiatrie. Jetzt hat die Mutter, so wie du es darstellst, das alles eingefädelt. Ja. Was denkst du denn heute über deine Mutter? Ich rede nicht mehr mit ihr. Wohnst du denn immer noch zu Hause? Ich wohne, also wir haben ein Mehrfamilienhaus. Ich lebe halt oben. Ich habe ein Zimmer so unterm Dach und in der mittleren Etage lebt meine Großmutter und unten wohnen meine Eltern. Aber sag mal, Martin, das ist doch so ein schwerer Vertrauensbruch und etwas. Das ist absolut. Und vor allen Dingen, es ist ein Spießrutenlauf. Es ist ein Kleinkrieg. Die ganze Verwandtschaft ist involviert. Was vermutest du denn, was dahinter steckt? Wollte die einfach einen massiv auswischen, deine Mutter? Sie will mir, also sie hat dann gesagt, sie kam gleich am Abend, am nächsten Tag in die Psychiatrie und ich will dir doch nur helfen. Wir wollen dir doch helfen. Wir wollen dein Bestes. Du hast aber, wir halten das nochmal fest, du hast nie irgendwie die Hand gegen deine Mutter erhoben. Nein, oder hab gegen ich nicht. Gar nichts. Und sie stellt das bei uns im Ort dar, als sei das so gewesen. Und ich bin jetzt, das ging über mehrere Instanzen. Ich habe das auch nicht auf mich sitzen lassen. Mhm. Ich hab irgendwie Beistand, rechtlichen und ja. Aber erschreckend ist diese Geschichte insofern auch, wie schnell man in so einen Strudel geraten Natürlich, kann. Ne? Und wie schnell man als normaler Mensch in der Psychiatrie landen kann. Genau, so ist es. Und er hat, das war hier in Ost-Nordhessen, der hat gesagt, du kannst froh sein, dass du hier zu uns gekommen bist und nicht nach Marburg. Die hätten dich vielleicht unter Tabletten gesetzt oder wie auch immer. Und aber ich habe überhaupt nichts bekommen. Martin, also, eigentlich ist das doch gar keine Perspektive mehr, dass du in dem Haus noch zusammen mit deiner Mutter wohnen kannst. Du musst doch weg. Das ist es auch, aber ich habe eine Großmutter hier wohnen. Mhm. Und wenn die nicht hier wohnen würde, wäre ich vielleicht schon weg. Die also mit der kommst du gut klar. Und genau, und das muss ich auch kurz schildern. Meine Mutter hat meiner Oma das Telefon abgemeldet, die Post umgeleitet auf ihren Namen. Sie hat ihre Sparbriefe, ihr Vermögen, alles unter sich. Ich frage mal ganz, ganz provokativ, ist deine Mutter eine böse Mutter? Ja, das ist sie wirklich. Sie hat mich eigentlich als Kind, ich habe noch einen Bruder, hat sie mich verhätschelt, vergöttert und wie auch immer. Mhm. Und mein Bruder, der ist promovierter Chemiker, der lebt in Amerika, der hat seine Doktorarbeit letztes Jahr gemacht, der ist irgendwie der Tolle. Mhm. Und da hieß es immer, ich soll nicht auf Michael eifersüchtig sein. Das bin also, ich gar nicht. Das darf nie wieder passieren. Natürlich nicht, dass du in die Psychiatrie kommst, ohne jegliche Begründung. Setz dich zur Wehr und halte deine Großmutter bei. Die braucht einen Beistand auch, wenn es eine alte, gebrechliche Frau ist. Ja. Lieber Martin, alles Gute. Schlimme Geschichte. Ich danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Kirsten, 19 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Kirsten. Hallo. Bei mir geht es um eine ehemalige Freundin von mir. Du gehst bitte ganz nah ans Telefon. Ja. Es geht um eine ehemalige Freundin von dir. Genau. Was ist da geschehen? Die habe ich mal kennengelernt über Videotext. Da habe ich also sowas gesucht. Daraufhin hat sie sich bei mir gemeldet. Also unter dem Vorwand, sie hätte das, was ich gesucht hätte. Und also es hat aber auch nicht gestimmt, dass sie das hatte. Dann was hast du denn gesucht? Ich habe so ein Video gesucht. Ach so. Da hat sie gesagt, das hätte sie. Also nichts Besonderes jetzt? Nee. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, sie wird mich mal besuchen kommen, wird das mitbringen. Und dann ist sie halt hier vorbeigekommen, hat halt gesagt, ja, ihre Eltern und so, ihr Vater wird sie schlagen. Und das wäre nur ihr Stiefvater und sie hätte einen Freund und sie hätte noch einen Hund und der Freund hätte den Hund umgebracht, jetzt hätte sie gar nichts mehr. Ja, und daraufhin hat sie sich halt 2 Jahre sozusagen hier eingenistet, hat uns nur ausgenutzt, auf unsere Kosten gelebt, hat Schulden gemacht, so ungefähr im Wert von 10.000 Mark bei uns. Und ja, und jetzt fängt es halt wieder an, dass sie sagt, sie will jetzt mal wieder vorbeikommen für ein halbes Jahr. Und also dann ist sie dann, nach 2 Jahren ist sie ausgezogen? Ja, wir hatten so einen kleinen Streit. Da hatten wir so eine Meinungsverschiedenheit. Da ist sie halt abgehauen hier, hat eine Nacht auf dem Parkdeck übernachtet, ist dann früh am Morgen, hat ihre Eltern angerufen, ist wieder nach Hause gefahren. Wie alt war sie denn da damals? Sie war 21. Hm. Aber gestatte dann die kritische Frage, warum habt ihr das 2 Jahre mitgemacht? Da muss man doch eher schon sagen, hier, pass auf Mädchen, so nicht. Jetzt tu was und wir geben dir auch nicht noch zusätzlich Geld. Hm. Ja, weiß ich nicht. Wie viele Leute seid ihr in dem Haushalt? Ja, meine Mutter, mein Vater. Und du? Meine Oma, ja, und ich. Die Oma auch noch. Mhm. Ja, die wohnt unten. Und wo hat die Freundin gewohnt? Habt ihr so viel Platz, dass ihr ein eigenes Zimmer sogar hatte? Ja, also ich habe ein eigenes Zimmer und da hatte ich halt also ein Bett und eine Schlafcouch. Mhm. Da haben wir zusammen in einem Zimmer geschlafen. So, und dann ist sie weg von euch? Und wie lange ist das jetzt? Wie lange ist sie jetzt weg von euch schon? Seit letztes Jahr Sommer. Und jetzt will sie wieder zu euch kommen? Ja, sie sagt, sie hätte wieder Probleme mit ihrem Ex-Freund und sie wollte doch wieder vorbeikommen. Sie wird es da unten zu Hause nicht mehr aushalten. Und aber Kirsten, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, fühlst du dich und fühlt ihr euch doch völlig ausgenutzt? Ja. Und ein bisschen auch verarscht. Und es sind 10.000 Mark Schulden, sagst du, die sie bei euch hat. Ja. Das heißt, ihr habt ihr dieses Geld immer wieder geliehen oder wie? Wie kommen 10.000 Mark zustande? Nee, also da gab's mal so eine Geschichte, da haben wir so jemanden kennengelernt und da sind wir nach London geflogen. Da hat sie gesagt, ja, wir würden das Geld wieder kriegen. Wir haben es ihr bezahlt und wir haben auch nichts von dem Geld wieder gesehen. Dann war ich auch mal bei ihr zu Hause gewesen. Da hat sie gesagt zu ihrer Mutter, ich würde mir 2.000 Mark leihen wollen. Mhm. Da wusste ich aber nichts von. Das hat die Mutter mir erst hinterher gesagt. Also es hat sich so geläppert. Ich merke schon. Es hat da mal was gegeben, da mal was. Und plötzlich waren 10.000 Mark zusammen. Genau. So, und jetzt grübelt ihr noch darüber, was sollen wir tun? Ist es nicht völlig klar, was ihr tun müsst? Ja, klar. Nur meine Mutter sagt, sie will also mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Mhm. Also von meiner Mutter aus ist das auch ganz klare Sache. Dass ja, aber was ist denn deine Position? Wo liegt das Problem denn jetzt? Gibt es überhaupt ein Problem? Ja, ich weiß nicht. Also ich würde gerne irgendwie sagen, also zu ihr ins Gesicht, nee, gibt's nicht mehr. Mhm. Guck mal, die Sendung heißt ja, das darf nie wieder passieren. Und dazu hast du angerufen. Und eigentlich möchtest du ja auch, dass das nicht wieder passiert. Warum sagst du das denn nicht so ganz klar? Nee, Mädchen, finito, machen wir nicht mehr. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob sie es jetzt sehr ernst meint, weil sie hat auch schon ein paar Mal gesagt, sie kommt wieder und dann letztendlich doch nicht. Und ich weiß gar nicht, ob sie jetzt wieder ernst meint, dass sie sagt, sie kommt wieder oder ob sie mich auch wieder nur verarscht. Deshalb Komische Sache. Was ist denn mit den 10.000 Mark? Bemüht sie sich denn, dieses Geld zurückzuzahlen? Nein, gar nicht. Ich wundere mich, dass du da so gelassen bist, dass du nicht eher den Hals auf die hast. Am Anfang hatte ich ja. Die hat auch noch Sachen hier von mir. Da hat sie gesagt, sie will die Sachen wieder, dann würden wir das Geld wieder kriegen. Und sie hat einen Bausparvertrag von 10.000 Mark, würde sie einlösen wollen. Das hat auch alles überhaupt nicht gestimmt. Mhm. So, nochmal die klare Frage. Was hält dich davon ab, anzurufen und zu sagen, njet, nein? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, dann denk mal drüber nach, Mensch. Das verstehe ich überhaupt gar nicht, dass man da noch zögert. Ja, muss ich machen. Jetzt sag, versuch mir das mal zu erklären. Ja. Bist du so ein weiches Herz, dass du eigentlich nicht Nein sagen kannst? Glaube ich ja. Mhm. Glaube ich auch fast. Ja. Aber deine Mutter ist da anders drauf. Die Mutter sagt eher, die hat jetzt schon die Grenze gezogen, ne? Meine Mutter, ja, die hat sich auch früher mit meiner Mutter angelegt. Mhm. Da hat sie, also meine Freundin, also ehemalige Freundin meiner Mutter gedroht. Sie will die Treppe runterschmeißen. Und na Kirsten, also jetzt will ich gar nicht mehr hören. Also der Fall ist ja nun wohl, der ist ja wohl eindeutig klar. Und wenn du jetzt ja deinen Hintern nicht hochkriegst und da nicht sagst, Schluss, dann gehörst du aber wirklich in die Ecke gestellt. Ne? Schäm dich. Ja. Aber wirklich. Muss wahrscheinlich sind die 10, könnt ihr die 10.000 Mark auch auf immer vergessen, ne? Wie sich das anhört. Glaube ich auch, ja. Meine Mutter sagt ja auch, mit der Sache will sie nichts mehr zu tun haben. Ist für sie abgeschlossen und sie ist froh, dass sie weg ist. Ne? Kirsten, das war's. Ich hoffe, du sagst klar Nein und hast die Kraft dazu. Mach ich. Auf Wiederhören. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, Jeanette Krause. Morgen Abend, morgen Nacht haben wir wieder eine offene Telefon-Talkshow. Und könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, egal über welches Thema ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt, in tiefer Nacht, hier live im Radio und im Fernsehen. Ihr könnt immer schon ab 0 Uhr anrufen, dann sind die Kollegen da und die Leitung geschaltet. Und um 1 Uhr sind wir hier im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ich freue mich auf morgen, auf euch. Bis dahin, ciao. Sie hören Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Zunächst kurz das Wetter in Deutschland. Gebietsweise stärker bewölkt mit Schauern, vor allem im Osten und Südosten aber auch Aufheiterungen. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad, am Alpenrand leichter Frost, Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Die Meldungen. Washington. Der Ausgang der Präsidentenwahlen in den USA bleibt offen. Wie am Abend bekannt wurde, hat auch die zweite Stimmenauszählung im US-Bundesstaat Florida noch keine Klarheit gebracht. Die Wahlkommission von Florida teilte mit, der Abstand zwischen George Bush von den Republikanern und Al Gore von den Demokraten sei weiterhin so knapp, dass die Auswertung der Briefwahlstimmen abgewartet werden müsse. Diese Auswertung wird nicht vor dem Freitag der nächsten Woche abgeschlossen sein. Nach offiziellen Angaben ergibt die zweite Zählung der Stimmen in Florida bisher einen Vorsprung von 1.784 Stimmen für Bush. In offiziellen Berechnungen zufolge beträgt der Abstand zwischen den beiden Kandidaten aber weniger als 300 Stimmen.